Am 22. Februar fand im Volkstheater das Konzert des verdienten staatlichen Chorensembles zu seinem 70. Gründungstag feierlich statt. Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, erschien im Zuschauerraum. Dem Konzert wohnten bei der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, Kim Ginam, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und Mitglied des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die führenden Kommandeure der koreanischen Volksarmee, die Mitarbeiter, Kunstschaffenden, Journalisten und Redakteure der Bereiche Literatur und Kunst und Massenmedien der Volksarmee. Beim Konzert, das mit der Hymne auf die Vaterlandsliebe begann, wurden bunte Stücke wie Orchester und Herrenchor Unendlich folgen wir dem Führer und der Partei und Medley von Partisanenliedern und Damen der Z- und Herrenchor die Frühlingsbegrüßung auf dem Dschungelgipfel auf die Bühne gebracht. Die Aufführenden veranschaulichten durch ihre künstlerische Darstellung das würdevolle Ansehen der Kunstorganisation der Revolutionsarmee. Das Konzert, das von der unerschütterlichen revolutionären Ideologie der Partei der Arbeit Koreas und dem revolutionären Geist von Baekdu durchdrungen war und die unwiderstehliche Macht des großen Kim Il-sung und Kim Jong-il Korea widerspiegelte, erreichte durch die Herrenchöre den Sozialismus verteidigen und unser Marschweg den Höhepunkt. Das Konzert, das mit dem Orchester und Herrenchor »Wir gehen den Weg der Treue« zu Ende ging, demonstrierte nachhaltig das Credo und den Willen der Armee und des Volkes der TVRK im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un um jeden Preis den endgültigen Sieg des koreanischen Sozialismus zu erringen, wie sie unter Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il den langen Weg der Revolution tapfer beschritten haben. Das Konzert, bei dem durch die Kombination von eigenschöpferischen Orchesterstücken, Chören und verschiedenen Gesängen eine neue musikalische Darstellung geschaffen wurde, erntete stürmischen Beifall der Zuschauer. Kim Jong-un äußerte seine große Zufriedenheit damit, dass die Aufführenden ein revolutionäres und kämpferisches Konzert gaben und gratulierte allen Mitgliedern des verdienten staatlichen Chorensembles von ganzem Herzen zum 70. Gründungstag des Ensembles. Er gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass das verdiente staatliche Chorensemble auch künftig als Haupttruppe und Lokomotive der koreanischen Revolution und vitaler Trompeter der Partisanenarmee von heute seine Mission und Pflicht treu erfüllen wird und ließ sich dann mit den kunstschaffenden Künstlern und leitenden Mitarbeitern des Chorensembles zum Andenken fotografieren.